und Katharina Iwanowna zerrte wütend Luschin zu Sonja hin. »Ich bin bereit und trage die Verantwortung. Aber nehmen Sie sich zusammen, meine Dame! Nehmen Sie sich zusammen! Ich sehe nur zu gut, dass Sie dreist sind. Das geht nicht so«, stotterte Luschin. »Das muss in Gegenwart der Polizei, obwohl übrigens jetzt genügend Zeugen vorhanden sind. Ich bin bereit, aber in jedem Fall ist es für einen Mann etwas peinlich, des Geschlechtes wegen. Wenn Amalia Iwanowna helfen würde, obwohl, man muss anders vorgehen, das geht so nicht.« »Wie Sie wünschen. Mag wer da will, Sie durchsuchen«, schrie Katharina Iwanowna. »Sonja, wende deine Taschen um. Da, sieh, Scheusal, die Tasche ist leer. Hier lag das Taschentuch. Die Tasche ist leer, siehst du? Da ist die andere Tasche, da, siehst du?« Und Katharina Iwanowna wandte, nein, besser gesagt, riss die beiden Taschen, eine nach der anderen, mit dem Futter hervor. Aber aus der zweiten, der rechten Tasche, sprang plötzlich ein Stück Papier hervor, beschrieb in der Luft einen Bogen und fiel zu Füßen Luschins hin. Alle hatten es gesehen. Manche schrien auf. Pjotr Petrowitsch bückte sich, hob das Stück Papier mit zwei Fingern vom Boden auf, hielt es so, dass es alle sehen konnten, und faltete es auseinander. Es war ein 100-Rubelschein, dreimal zusammengefaltet. Pjotr Petrowitsch hielt in hoch erhobener Hand diesen Schein und zeigte ihn nach allen Seiten. »Eine Diebin! Hinaus aus der Wohnung! Polizei! Polizei!« heulte Amalia Iwanowna. »Nach Sibirien mit ihr! Hinaus!« Von allen Seiten ertönten Ausrufe. Raskolnikow schwieg, ohne die Augen von Sonja abzuwenden, nur ab und zu blickte er schnell zu Luschin hinüber. Sonja stand auf derselben Stelle wie bewusstlos. Plötzlich aber überzog eine Röte ihr ganzes Gesicht. Sie schrie auf und bedeckte das Gesicht mit den Händen. »Nein, ich war es nicht. Ich habe nichts genommen. Ich weiß von nichts«, rief sie mit herzzerreißendem Schmerz und stürzte zu Katharina Iwanowna. Diese umfing sie sofort und presste sie fest an sich, als wolle sie mit ihrer eigenen Brust sie vor allen schützen. »Sonja, Sonja, ich glaube es nicht. Siehst du, ich glaube es nicht«, rief Katharina Iwanowna trotz offenkundigen Beweises und wiegte sie in ihren Armen wie ein Kind, küsste sie unzählige Male, erfasste ihre Hände und küsste sie inbrünstig. »Du sollst es genommen haben. Ach, wie dumm die Menschen sind. Oh Gott, ihr dummen, dummen Leute«, rief sie sich an alle wendend. »Aber ihr wisst ja gar nicht, was das für ein Herz, was das für ein Mädchen ist.